1. In dritten Regierungsjahr Hoseas, des Sohnzillers und Königs von Israel, bestieg Hiskia, der Sohn Ahas, den Thron als König von Juda. 2. A war von 25 Jahr alt, als er König wurde, und regiert 29 Jahr in Jerusalem, sein Mutter war Abijah, die Tochter Sechajas. 3. Hiskia handelte nach dem Willen des Herrn und tat, was im Jephiel, genau wie sein Vorfahr David ist getan hat. 4. Rentfernte die Hohen, zerschlug die Gedenkstein, faulte die Askresolen und zerstört die Urn Schlange, die Mose eins gefertigt hat, da die Israeliten a bis dahin rauchopfer darbrachten und seine Husten nannten. 5. Hiskia vertraut auf den Herrn, den Gott Israels, in einem Maß, das ist unter allen Königen Judas, so all vor als Ortschnack im, keenen Gab, der im in dieser Hinsicht gleichkam. 6. Erhielt sich truen den Herrn, which nicht davon ab, im zu folgen, und befolgt gewissenhaft die Gebot, die der Herr Mose aufgetragen hat. 7. Der Herr war stets mit ihm, und Hiskia war in all seinen Unternehmungen erfolgreich, sagt sich vom König von Assyrien los und weigert sich, im weiterhin untertan zu sein. 8. Besiegt die Philister bis nach Gaza und verwüstet deren Gebiet vollständig, von den Wachtürmen bis zu den befestigten Städten. 9. Im vierten Regierungsjahr König Hiskias, welst das siebte Jahr Hoseas, des Sohnzillers und Königs von Israel, war, zog Salmanasser, der König von Assyrien, gegen Samaria und belagert die Stadt. 10. Nach einer dreijährigen Belagerung erobert Samaria, dies Gesher im sechsten Jahr Hiskias, dem neunten Jahr Hoseas, des Königs von Israel. 11. Der König von Assyrien deportiert die Israeliten nach Assyrien und siedelt sie in Hala, Fluss Habor in Goshen, so in den Städten der Mederen. 12. Dies Gesher, weil sie den Geboten des Herrn, eines Gottes, nicht gehorcht und sein Bundesatzung übertreten hatten, die Mose, der Diener des Herrn, ihnen auferlegt hat, sie hatten weder darauf gehort noch danach gehandelt. 13. Im wesenten Regierungsjahr König Hiskias zog Sanherib, der König von Assyrien, gegen al befestigten Stadt Judas und erobert sie. 14. Daraufhin sandt Hiskia, der König von Juda, boten zu Sanherib nach Lachis mit der Botschaft, ich habe gefällt, sie von mir ab, und ich werde Trajan, was du mir auferlegst, der König von Assyrien vor derte von Hiskia 300 talente silber und 30 talente gold. 15. Hiskia liefert das gesamte Silber ab, das sich im Tempel des Herrn und in den Schatzkammern des Königlichen Palasts befand. 16. Zu dieser Zeit ließ Hiskia die Türen des Tempels des Herrn und die Terpfossen, die selbst mit Gold überzogen hat, abnehmen und übergab die Goldplatten dem König von Assyrien. 17. Danach sandt der König von Assyrien den Tartan, den Rabsaris und den Rabsake mit einer starken Heersmark von Lachis zu König Hiskia nach Jerusalem, sie zogen Herren, erreichten Jerusalem und stellten sich in der Wasserleitung des Oberen Teiches auf, und der Straße zum Walkerfeld. 18. Als der Rabsake den König sprechen wollte, traten im Eljakim, der Sohn Hilkias, der Palastvorsteher, Sebna, der Staatsschreiber, und Joah, der Sohn Asaphs, der Kanzler, entgegen. 19. Der Rabsake sprach zu ihnen, sagt Hiskia, so spricht der Groß König, der König von Assyrien, was ist das für ein Zuversicht, auf die du dich verlässt. 20. Glaubst du, bloß wert genügen für Kriegsentschluss und militarisch Stork? Auf wen verlässt du dich wirklich, dass du dich von mir losgesagt ist? 21. Sieh, du verlässt dich auf Ägypten, die sind zerbrochen in Rohrstab, der Jedem, der sich darauf stutzt, in die Hand fahrt und sie Dirchbort, so verholt sich der Pharao, der König von Ägypten, zu allen, die im Vertrauen. 22. Wenn mir aberint gegnen wollt, verlassen uns auf den Herrn unseren Gott, so ist das Dr. Selby, dessen Hohen und Alter Hiskia abgeschafft hat, in dem Juda und Jerusalem befall, ne vor diesem einen Alter in Jerusalem anzubieten. 23. Nun, schließ. Doch ein wet mit meinem Herrn, dem König von Assyrien, ich gebe dir zweitausend und förder, wenn du in der Lage bist, die entsprechenden Reiter dafür zu stellen. 24. Why willst du dann den Angriff eines einzigen Hauptmanns, selbst des geringsten Dieners meines Herrn, abwehren, obwohl du dich wegen der Streitwagen und Reiter auf Ägypten verlässt? 25. Bin ich etwa wann die Zustimmung des Herrn gegen dein Ort Jesogen, M in zu storen? Der Herr selbst hat mir befohlen, sie gegen dieses Land und verwust es. 26. Daraufhin sagten Elgikim, der Sohn Hilkias, Sebna und Joa zum Rabsake, bitte sprich Aramäisch mit deinen Dienern, den Wurstehen es, sprich aber nicht Judäisch mit uns, damit die Leute auf der Mauer es nicht hören. 27. Der Rabsake oedet ihnen, hat mein Herr mir etwa zu deinem Herrn oder zu dir gesandt, dies Wort zu verkünden. Hat mich nicht viel mehr zu den Mannen auf der Mauer gesandt, damit sie zusammen mit ihren eigenen Kot essen und ihren Urin trinken müssen. 28. Daraufhin trat der Rabsake vor, rief mit lauter Stimme auf Judäisch und sprach, hort das Wort des großen Königs, von Assyrien. 29. So sprich der König, lasst euch nicht von Hiskia torschen, denn kann euch nicht aus meiner Gewalt befreien. 30. Lasst euch auch nicht von Hiskia mit dem Herrn vertrosten, wenn sagt, der Herr wird uns gewiss retten, und die Stadt wird nicht in die Hand des Königs von Assyrien fallen. 31. Hort nicht auf Hiskia. Denn so sprich der König von Assyrien, schließt Frieden mit mir und gebt euch, dann wird jeder von euch von seinem Weinstock und seinem Feigenbaum essen und das Wasser seiner Zistern trinken können. 32. Bisich komme und euch in ein Land bringe, das eurem eigenen gleicht, ein Land voller Getreide und Most, ein Land mit Brot und Weinbergen, ein Land mit Olivenbäumen und Honig, damit leben und nicht sterben könnt. Hort also nicht auf Hiskia, denn werfet euch, wenn behauptet, der Herr wird uns retten. 33. Haben denn die Götter der anderen Völker ihr Land aus der Gewalt des Königs von Assyrien retten können? 34. Wo sind die Götter von Hamath und Arpad? Wo sind die Götter von Sepharwaim, Hener und Iwa? Und wo sind die Götter des Land Samaria, das sie Samaria aus meiner Gewalt hatten retten können? 35. Welch der Götter all diese Länder haben Land aus meiner Gewalt gerettet, das der Herr nun Jerusalem aus meiner Gewalt retten sollte? 36. Sie schwiegen jedoch und erwiderten im kein Wort, denn der König hat befohlen, antwortet ihm nicht. 37. Daraufhin kamen Elgikim, der Sohn Hilkias, der Palastvorsteher, Sebna, der Staatsschreiber, und Joa, der Sohn Asaphs, der Kanzler, mit Zerissen in Kleiden zu Hiskia und berichteten ihm die Wort des Rabsake.